Hallo und herzlich willkommen beim 10. News-Podcast. Heute handeln wir gemeinsam den September ab. Da ich das wie immer so ungern alleine mache, habe ich dabei einmal den Philipp. Schönen guten Abend. Dann Olli. Hallo, liebe Hörer. Und Bianca. Jo, hallo Leute. Hallo, genau. Jetzt, wo wir uns alle vorgestellt haben und begrüßt haben, machen wir gleich weiter. Wir waren dabei. Das war die Konichi 2014. Ja, liebe Leute, was war denn die Konichi 2014? Wie habt ihr sie empfunden? Hat sie euch denn Spaß gemacht? Veranstaltung war ja in Kassel vom 12. bis zum 14. September. Erzählt mal, was ihr zu sagen habt. Okay, ja gut, dann fange ich an, weil ich war ja nur den Freitag da, den Eröffnungstag. Ja, also wir haben nicht sehr viel miterlebt von der Konichi insgesamt, da dieses Jahr am Eröffnungstag leider nicht viel los war. Ich bin aber natürlich total froh, dass ich Mario WL und Philipp S. getroffen habe, die ja natürlich von Conan News da waren, beziehungsweise Philipp war von EMA da. Und ja, ich habe noch sehr viele nette Leute getroffen, die ihre Nintendo DS dabei hatten. Das Allerwichtigste waren der Eröffnungsfeier. Und hab leider dadurch, dass ich Samstag nicht da war, das Beste verpasst, den Conan-Film und das User-Treffen. Und man muss sagen, ich war da, dass ja freitags bis nachts um 1 ging, war ich auch leider erst morgens um 5 wieder zu Hause. Aber es hat sich gelohnt, es hat Spaß gemacht. Ja, wie du schon sagst, ich war ja für EMA vor Ort, durfte da wieder zahlreiche Flyer bzw. Leseproben verteilen vom neuen Manga Number 6. Könnt ihr gerne mal reinlesen, der ist jetzt am 2. Oktober zusammen mit Band 81 in Deutschland erschienen. Ja, war wieder sehr interessant, ich hatte viel zu verteilen, habe allerdings wenig vom Abendprogramm mitbekommen. Da war ich dann mit Kevin unterwegs und mit Christian, dem Altmoderator, kenne einige von euch vielleicht noch. Ja, ansonsten war es aber trotzdem wunderschön, zahlreiche Leute kennenzulernen. Hat mir sehr gefallen, war ja meine erste Konichi überhaupt. Vergleichbar mit der Animagic fand ich und wirklich, wirklich schön. Also hat mir sehr doll gefallen. Ja, mir ebenfalls. Auch bei mir war es die erste Konichi. Und mir hat am meisten gefallen, neben dem Fakt, dass ich auf meinem 3DS viele neue Leute angefunden haben, Kaori Oda, eine Sängerin, war da und also mein lieber Mann, ich war hin und weg. Der Samstagabend, das war ein schöner Samstagabend, kann ich nur sagen. Wäre ohne ihr wahrscheinlich auch schön geworden, aber mit ihr nochmal um 1, 2, 3, 4 Ecken besser. Ansonsten war ja am Samstag auch noch das User-Treffen, das hat Bianca eben angesprochen. Wir waren ungefähr, jetzt müsste ich lügen, so 15 Leute oder so am Ende, irgendwie so um den Dreh. Wenn ihr die genaue Zahl wollt, ich habe die in meinem Reisebericht zur Konichi hingeschrieben. Ich versuche auch gerade hier wieder rauszufinden, aber mein Bericht ist so schön geschrieben, ich kann leider gar nicht alles überfliegen. Naja, ansonsten gab es viele Cosplayer, auch mit, wie immer. Ja, wie immer, mit, wie heißt denn das? Mit Contests, genau, mit Jubiläen und allem möglichen Zeug. Ja, meine erste Konichi war eine schöne Konichi. Tatsächlich, finde ich auch, kann man die mit der Animagic vergleichen. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die 3 Tage waren sehr schön und sehr schön war auch, euch kennengelernt zu haben oder auch wieder getroffen zu haben. Ja, wunderbar. Olli, hast du auch noch was zu sagen? Nur, dass es meine erste Konichi gewesen wäre, wenn ich da gewesen wäre. Aber ich war ja leider nicht dabei. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Jahr. Also schon mal alle in den Kalender eintragen. Ein User-Treffen wird es auf jeden Fall wieder geben. Kam ja sehr gut an. Und wenn ihr uns dann treffen wollt, nächstes Jahr auf der Konichi, das Datum müsste ja auch schon feststehen. Genau wie auch das Datum von der Animagic und dem Japan-Tag. Also wer seinen Con-Kalender für das nächste Jahr schon plant, kann da gerne eintragen, wann man uns treffen kann. Ja, am besten im Kalender von Kase, der neulich erschienen ist. Stimmt, ja, das wäre optimal. Gute Überleitung. Ja, und ja, aber bevor wir zum nächsten Thema gehen, wer uns nicht nächstes Jahr noch erst treffen will auf der Konichi, es findet ja bald auch schon die Frankfurter Buchmesse statt, nämlich vom 10. Oktober bis zum 12. Oktober. Auch da haben wir wieder ein User-Treffen für euch. Genau, so gerne vorbeischauen, wenn ihr den Podcast zeitnah hört. Dann habt ihr auf jeden Fall die Chance, uns noch auf der Frankfurter Buchmesse zu treffen. Wird wie immer ein unvergesslicher Tag. Also schaut gerne mal rein. Und auch ich werde anzutreffen sein. Ah, das freut mich natürlich sehr. Bianca, du hattest ja auch gesagt, dass du eventuell vor Ort bist, nicht wahr? Das wäre dann wirklich, jetzt muss ich immer noch sagen, sehr, sehr eventuell spontan, okay. Da meine Eltern mit dem Auto in Holland sind und ich nicht weiß, wie ich das Zugticket bezahlen soll. Also vielleicht kriege ich ja wieder irgendwoher, finde ich eine Goldgrube oder sowas und dann bin ich auch da. Schau mal in den Keller, vielleicht steht da ein Goldesel, kann gut sein. Ansonsten Regenbögen kann ich auch empfehlen. Okay. Gehen wir weiter zum nächsten Thema. Es geht um das Gewinnspiel, welches wir mit EMA hatten. Nämlich hat dieses am 5. Oktober geendet. Und ja, was gibt's zu sagen? Wieder zahlreiche Teilnehmer, über 100 sind so verzeichnet gewesen. Auch eine wunderschöne Gewinnspielfrage, die, wie ich das überblicken konnte, bisher alle richtig hatten, was ich so gesehen habe. Jetzt hast du ja verraten. Ah, oh. Aber ist ja schon vorbei, das Gewinnspiel. Ja, genau, also. Ist schon vorbei, von daher. Vielen Dank an EMA für die wunderbare Kooperation, für die beiden Bände, für die beiden Gewinnspielbände und auch für die Bände für das Conan News Team. Einen hatte ich ja im Voraus erhalten. Zwei weitere sind dann ebenfalls eingetroffen für Philipp und Olli. Wir bedanken uns. Huhu! Genau, und einen Podcast. Und einen Podcast zum Band wird es natürlich auch noch geben, wie ihr gewohnt, ihr kennt das, ein Themenpodcast, natürlich. Wo wir besprechen werden, wie der Band aufgebaut ist, wo die Unterschiede zum japanischen Original liegen, was inhaltlich so passiert und alles Mögliche. Also wir haben ja schon zig Podcasts zu den deutschen Bänden gemacht, also da könnt ihr mal reinhören, wenn euch das interessiert. Und ich würde auch sagen, wir gehen gar nicht mehr weiter drauf ein, denn der Rest ist ja dann Sache des Band. Podcast. Genau. Und deshalb gibt es da noch einen Conancast 76. Trinkt rum, zu viel Scotch. Und ich denke, da hat Philipp mehr zu sagen. Und ihr. Ja, genau. Ohne jetzt zu viel zu spoilern. Es geht da um die aktuellen japanischen Kapitel und die derzeitigen Wendungen im japanischen Manga. Mehr möchte ich auch gar nicht sagen. Also wenn euch die aktuellen japanischen Spoiler interessieren, dann hört dort gerne mal rein. Und diskutiert gerne mit bei uns in den Kommentaren, was denn derzeit so dort passiert. Es wird auch auf jeden Fall in Zukunft wieder ein Podcast zum japanischen Manga geben. Kam diesmal sehr gut an, hat uns sehr gefreut. Also gerne mitdiskutieren und in Zukunft auch wieder reinhören. Alles klar. Normalerweise würden wir jetzt zum Anime in Deutschland springen. Da haben wir aber in unserer Liste Nyx stehen. Also Nyx. Deshalb gehen wir in den Manga in Deutschland über. Dort hatten wir auch eine Meldung, nicht wahr, Philipp? Genau, ja, die hatte ich diesmal geschrieben. Und zwar geht es um die E-Manga von EMA. Die gibt es ja schon seit einiger Zeit. Genauer gesagt seit der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr ungefähr. Also März 2014 kamen die ersten raus. Mittlerweile sind wir bei Detektiv Conan ja schon bei Band 18 etwa angekommen. Mhm, also immer 3 Monate werden ja nachgeliefert. Genau, ja, und da gab es ein interessantes Interview mit Jonas Blaumann, der Redaktionsleiter von EMA. Und der hat einige interessante Einblicke in die Arbeit von EMA gegeben. Und unter anderem ging es dort auch um die E-Mangas, die sich besser verkauft haben, als sie selber erwartet hatten. Ich weiß ja nicht, wie die Erwartungshaltung bei E-Manga ist. Ich schätze mal relativ niedrig, weil das ganze Thema in Deutschland noch sehr durchwachsen ankommt. Und außerdem der Manga ja uralt ist. Stimmt, das natürlich auch. Aber es ging da auch um den E-Manga generell, also auch um andere Serien, wo es auch durchaus aktuellere Serien gibt. Beispielsweise Mirai Nikki ist, glaube ich, schon komplett verfügbar, wenn ich mich nicht irre. Und andere tolle Serien, Another beispielsweise. Also lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und dann wurde Jonas Blaumann noch nach seinen, nach den Manga gefragt, die sich bei EMA derzeit am besten verkaufen. Ist ja auch ganz interessant, mal zu wissen. Und da hatte er unter anderem auch Detektiv Conan genannt, was uns natürlich sehr freut. Finde ich sehr schön, dass Detektiv Conan immer noch ein Bestseller ist. War ja, ehrlich gesagt, nicht anders zu erwarten. Aber trotzdem schön, das nochmal bestätigt zu bekommen, dass Detektiv Conan weiterhin sich gut verkauft und, ja, alles in Not ist. Mich freut natürlich ebenfalls, dass sich EMA, dass die Einnahmen für EMA besser sind als erwartet. Man muss ja auch sagen, E-Manga, da fällt ja vieles weg. Die Produktionskosten fallen weg, die Vertriebskosten, die Lagerkosten, die Versandkosten an die Versandhäuser und an die Buchhandlungen fallen weg. Das sind alles Dinge, die ja mit einfließen. Und Philipp hat noch was zu sagen. Genau, wir hatten einen Kommentar bei uns im Newsblog. Da hat sich einer beschwert, dass er die E-Manga mit 5 Euro, also 4,99 Euro jeweils zu teuer findet, da ja erhebliche Papier- und Vertriebskosten wegfallen. Also ehrlich gesagt, wenn ein normaler Manga 6,50 kostet, finde ich 4,99 eigentlich vollkommen okay. Hätte natürlich billiger sein können oder günstiger. Ist natürlich immer schwer abzuwägen und 5 Euro finde ich vollkommen okay, vor allem, ehrlich zu sein. Weil das ja eigentlich auch der normale Manga-Preis von früher war und man kann ja nicht einfach so einen E-Manga produzieren, ohne den Manga vor sich zu haben. Genau, und da hängen natürlich auch noch neue Lizenzen dran, den Manga auch als E-Manga herauszubringen. Es kostet auch Geld, wenn man einen Manga nicht nur auf Papier, sondern auch digital veröffentlichen möchte. Das wissen viele nicht. Das ist tatsächlich eine Art neue Lizenz, ja. Eine Zusatzlizenz, ja. In etwa, kann man also, sich dazu kaufen. Da hatte ich auch ein Gespräch mal mit Kase. Die hat mir auch gesagt, also man kann sagen, ja, will ich einen Conan-Film nur auf DVD oder noch auf Blu-ray, will ich ihn noch online anbieten, zum Verleihen oder kaufen, will ich noch das haben. Das sind alles Faktoren, die nochmal Geld kosten. Und man sollte auch die Mangaka nicht vergessen. Also gut, Gosho ist natürlich super berühmt, weil jeder seinen Manga kauft, aber es gibt halt Leute, die verdienen auch fast nichts dafür. Überlegt mal, wie lange man an so vielen Bildern zeichnet und dann 5 Euro pro Manga ist eigentlich, wow, noch ziemlich nett. Somit springen wir in die spoilerfreie Zone über. Dort gab es ebenfalls eine schöne Meldung bezüglich eines Kalenders für 2015. Das Lustige ist ja, für Japan wurde am 7. September ein Kalender angekündigt, den wir schon einmal hatten. Also der Fall ist so, den Kalender für 2015, den Conan-Kalender, haben wir seit September, Anfang September, während die Japaner noch warten mussten auf den 4. Oktober, bis sie ihren bekommen konnten. Das Problem bei den Kalendern ist ja in Japan, oder generell ja auch, man braucht sie eigentlich erst am 31. Dezember des Vorjahres oder natürlich am 1. Januar. Demnach ist es, glaube ich, auch vollkommen egal, ob der Kalender jetzt im August, September oder Oktober erscheint. Die Verkaufszahlen dürften identisch sein. Moment mal, also wenn ich einen Kalender für 2015 im Januar 2014 erscheinen lasse. Das ist zu früh. Der Meinung bin ich auch. Klar. Aber August bis Oktober, da tut sich nicht viel. Natürlich nicht. November oder Dezember ist vielleicht ein bisschen spät. Man muss ja auch planen und gucken, was denn da ist. Aber beim Kalender in Japan, da konnte man ja von ausgehen, dass es wieder einen neuen gibt, mit jeweils 6 Motiven. Gibt ja schon seit zig Jahren Kalender in Japan. Ein Titelbild und dann 6 Bilder für jeden Monat, für alle 2 Monate ein Bild dazu. Ja, genau. Wir haben ja auch dann den neuen Kalender. Vielleicht habt ihr ihn ja schon. Dieses Mal mit etwas anderen Motiven, zum Glück. Weniger lieblos gestaltet, weniger experimentiert, einfach japanische Vorlagen genommen, reingetan und gut ist. Und man muss ehrlich sagen, gut ist. Ich finde den Kalender wundervoll. Genau, könnt ihr ja wie gehabt bei uns im Amazon-Shop kaufen, da kriegen wir auch noch ein bisschen Geld davon, was natürlich alles wieder zurück in das Projekt fließt, also in den Conan-Cast, Conan-News, Conan-Wiki, Conan-Forum. Also wer nicht spenden mag, aber doch irgendwie bei Amazon einkauft und ein paar Pfennige zu vergeben hat, der bestellt über unsere Links. Genau. Dann erschien in Japan noch ein Character-Visual-Book. Philipp, was ist da passiert? Genau, und zwar gibt es jetzt passend zum Anime, also nicht zur Manga-Serie Detective Conan, ein Visual-Book, wo es einige Kommentare von den Synchronsprechern und ich meine auch von den Produzenten der Serie gibt. Also viele Informationen zum Character Visual Book gibt es noch nicht. Allerdings mit vielem Exklusivmaterial. Und was ich besonders interessant fand, ist das Titelbild des Character Visual Books. Da sind zahlreiche Charaktere drauf zu sehen. Wer auf dem Titelbild nicht zu sehen ist, ist auf der Rückseite zu sehen. Auf der Titelseite, wie gehabt, Conan, Megure, Kogoro, die Detective Boys, Ran Sonoko und was ich sehr interessant fand, auch Masumi Sera ist mit dabei. Das hat für mich so einen kleinen Nebengeschmack, denn Sera ist ja erst seit kurzem dabei, neben den ganzen Charakteren der ersten Stunde gefühlt. Und also weiß ich nicht, ob sie schon zum Stammrepertoire dazugehört oder ob sie noch ein Neuling ist. Anscheinend gehört sie jetzt schon wirklich mit dazu. Ja, aber Subaru Okiya fehlt. Zu Recht. Spoiler? Zu Recht, warum zu Recht? Also ich finde, wenn man Sera zu den Hauptcharakteren zählt, dann kann man Okiya erst recht dazu zählen, weil er ja früher eingeführt wurde als Sera. Mein Mann. Aber ich finde, bei Sera ist der Punkt, dass sie ja mit Ran und Sonoko unterwegs ist. Und bei Okiya ist es ja so, der hat mehr mit der Haupthandlung zu tun, gehört da eher rein, was bei Sera mittlerweile nicht mehr der Fall ist. Und wenn du da auf das Cover guckst, da sind sehr wenige Charaktere, die zur Organisation FBI und Co. gehören. Gut, das stimmt. In Japan ist nämlich auch noch eine limitierte Blu-ray-Box zum Kaito Kid Anime erschienen. Da kommt aber auch noch eine reguläre Variante. Was hat's mit einem Zeug und 1412 auf sich? Haben wir jetzt unsere Rollen getauscht heute, Kevin? ich erzähle natürlich gerne, was es mit der limitierten Blu-ray-Box zum Kaito Kid Anime auf sich hat. Wie ihr ja wisst, erschien vor kurzem die erste Folge des neuen Magic Kaito 1412 Anime in Japan, wo es ja auch noch weitere Folgen geben wird. Es sind ja 24 aktuell geplant, soweit ich informiert bin. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Aber bevor diese Episode oder die erste Episode on air ging, gab es in Japan noch die limitierte Blu-ray-Box, wo es die 12 Episoden der vorigen Magic Kaito-Serie nochmal zum Anschauen gab. Mhm. Die limitierte Box ist auf 1412 Exemplare begrenzt, also ist eine sehr interessante Zahl. dürfen wir ja allen bekannt sein. Und die Box kostet auch 14.120 Yen. Wenn man die 0 am Ende weglässt oder die Zahl durch 10 teilt, kommt das gleiche raus. Auch 1412, unser Meisterdieb. Ja, und wer keine von den 1412 Exemplaren sich sichern konnte, der hat noch die Chance, ab dem 17. Oktober in Japan die reguläre Blu-ray-Version des damaligen Kaito Kid Animes zu kaufen. Ja, wobei ich persönlich finde, 12 Folgen für ja knapp über 100 Euro, also 14.120 Yen, das finde ich persönlich ja schon happig. Wobei ich weiß, in Japan sind die Preise anders. Aber in Japan ist es auch so, dass die der reguläre Detective Conan Anime, da erscheinen ja auch jeden Monat 4 ja. Episoden und die kosten auch, soweit ich informiert bin, 30, 40 Euro. Oh, Backe. Also da hat man schon, muss man schon mächtig Geld auf den Tisch legen oder überweisen, bevor man das dann bekommt. So viel Geld sollte man, glaube ich, nicht mit sich umhertragen. Also da haben wir es ja in sonst Deutschland besser. Da zahlen wir so für 4 Folgen. Ja, nur will es niemand wahrhaben. Und selbst das ist für viele schon zu viel. Leider. Wenn ich höre, einige, die sich die Filme kaufen wollen und dann sagen, oh, 20 Euro für einen Detective Conan Film sind zu viel, denke ich auch manchmal, in Japan. Also 20 Euro finde ich angemessen für 90 bis 120 Minuten Unterhaltung. Ich auch. 10 Euro die Stunde. Normaler Stundenlohn. Hoffentlich, ja. Im besten Fall, bei uns nicht. Wir machen es da zum Glück freiwillig. Ja, genau. Genau, wir machen das freiwillig. Und ich würde sagen, wir sind am Ende der spoilerfreien Zone angekommen. Philipp, Olli, Bianca, ihr wisst, was das heißt. Ich verabschiede mich, genau, richtig beraten. Ja, Bianca weint, Olli weint auch, Philipp lacht. Und damit würde ich sagen, gebe ich das Mikro ab, oder den Löffel. Viel Spaß weiterhin. Da freuen wir uns natürlich nicht. Nein, viel Spaß weiterhin mit dem Conan-Cast. Und den und Spoiler. Uns dann News. Ja, danke, Kevin. Buchmesse. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Genau, ja, Kevin. Wir sehen uns auf der Leipziger Frankfurter Buchmesse. Frankfurter, ja. Komme ich fast durcheinander hier. Und ich bin froh, dass ich endlich mein Mikrofon hier wieder für mich habe. Und das hier ist mein Mikrofon. Und hier schön moderieren kann durch den Podcast, wie ihr es ja eigentlich gewohnt seid. Heute mal von Kevin. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt wie gewohnt weiter mit dem Anime in Japan. Da sind ja wieder einige neue Episoden erschienen. Los geht es mit der Episode 750, der vom Meer Betrogene. Genau, und zwar handelt es sich bei dieser Folge um ein Anime-Original, also kein wirklich relevanter Fall, kann man sagen. Und es geht um einen Detective Boys-Fall, und zwar sind die Detective Boys machen einen Ausflug zu einem Strand, und es beginnt damit, dass, die Detective Boys machen einen Ausflug zu einem Strand. Das heißt Professor Agasa, Ai, Conan, Genta, Mitsuhiko und Ayumi. Und der Professor und Ai sind gerade wohl beim Essen machen. Also wir beginnen mit der Szene, dass wir die Genta, Mitsuhiko und Ayumi sehen, wie sie sich halt am Strand befinden und da gerade so lang spazieren. Und Conan, Ai und der Professor, die sind am Essen machen. Und ja, die drei haben sich bis dahin vergnügt. Und dann gehen sie halt am Strand spazieren und werden dann dort von einem Ehepaar sozusagen eingeladen, das gerade am Speisen ist, wie ein berühmter, oder nicht berühmt, wie ein bekannter Conancast-Mitglied-Mensch gerne sagt. Und ja, Genta ist natürlich, wenn es ums Essen geht, immer recht angetan. Und ja, die Frau hat dann kurzerhand auch nichts dagegen, wenn die drei mitessen. Die drei sind natürlich begeistert, denn es gibt viele leckere Sachen. Aal auf Reis zum Beispiel? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, macht genau. Ja nichts. Genta wird sich trotzdem gefreut haben übers Essen. Ja, auf jeden Fall, denn die drei hauen nämlich auch ordentlich rein. Und deshalb machen sich auch Ai und Conan irgendwann auf die Suche nach den dreien, weil der Professor hat, wie gesagt, das Essen bereits fertig. Und dann suchen die beiden dann die anderen und finden dann die drei fröhlich speisend vor. Und daraufhin sagt die Frau dann natürlich, oh, die anderen, ihr beiden könnt auch noch gern mit dazukommen. Und naja, dann gesellen sie sich halt auch zu dem Essen dazu. Und während des Essens plaudern sie dann noch ein bisschen nett. Und dann erzählt halt die Frau von ihrem Mann, dass der halt früher ein recht begabter Schwimmer war und dann aber allerdings wohl einen Unfall erlitten hat und deswegen nicht mehr schwimmen konnte. Aber sie hat es ihm wieder beigebracht, zu Hause in dem Pool, den sie haben. Also es ist ein reiches Ehepaar. Und sie zeigt dann auch gleich ein Video auf einem bekannten Gerät, was nicht von Ai entwickelt wurde. Und dort sehen sie dann halt, wie der Mann am ja wieder schwimmen lernt. Das ist natürlich recht erfreulich. Dann, als die Detective Boys wieder beim Professor ankommen, sehen sie dann halt, wie die beiden Eheleute mit ihrem Boot unterwegs sind. Und dann sehen sie halt, wie der Mann ins Wasser springt, weil er gerne schwimmen möchte. Und auf einmal merkt der Mann aber, irgendwas stimmt da nicht. Und naja, er ertrinkt. Und das ist natürlich ein bisschen merkwürdig, denn er konnte ja schwimmen. Und die Frau rettet ihn dann natürlich. Daraufhin kommt er dann natürlich ins Krankenhaus zur Behandlung. Und aber er hat es dann leider nicht überlebt, den Unfall. Und naja, Conan ist natürlich wie so oft etwas stutzig, weil man konnte natürlich die Frau auch beobachten. Und ich finde auch, der Zuschauer merkt in dem Moment, irgendwas ist da merkwürdig mit der Frau. Naja, und da beginnt dann sozusagen die Ermittlung in dem Fall. Und es gilt halt aufzuklären, was ist mit dem Mann passiert, wieso ist er plötzlich ertrunken, obwohl er doch schwimmen konnte, und hat die Frau was damit zu tun, hat sie eventuell nachgeholfen. Ja, also kann man sagen, ein interessanter Fall, je nachdem, von welchem Blickwinkel man es aussieht. Ich persönlich, jetzt komme ich zu meiner Bewertung, fand den Fall nicht besonders interessant. Ohne dass das jetzt ich irgendwen abhalten möchte, den zu gucken. Aber es war halt für mich wirklich nur so eine reine, ja, kann man sich mal zur Unterhaltung ansehen, Folge, weil es war eigentlich relativ klar, wer der Täter in dem Fall ist. Und es war halt jetzt auch nicht groß spannend, sozusagen das Rätsel an sich zu lösen. Und ja, von daher würde ich bei einer Bewertung von 2 von 5 Schwimmringen landen. Gut, dann erschienen in Japan noch 2 weitere Episoden. Das waren die Episoden 751 und 752. Der Fall der winkenden Schildpattkatze. Auch ein sehr interessanter Fall, vom Titel her auf jeden Fall. Und dazu wird uns jetzt Bianca etwas erzählen. Ja, und zwar muss ich euch sagen, auch wenn es ein Zweiteiler ist, handelt es sich hierbei um 2 voneinander, ja, mehr oder weniger unabhängige Fälle. Und zwar geht es in Folge 751 darum, dass man zuerst Asusa, Amuro und die Detective Boys, allerdings ohne Ai, vor dem Café Poirot sieht. Und zwar ist über dieses Café ein Artikel in der Zeitung erschienen und auf dem Foto dazu hält Asusa eine Katze in der Hand. Der beliebteste Gast des Café Poirot ist eine kleine Katze, die sie Tai-chan nennen. Man vermutet, es war eine streunende Katze, obwohl sie ein Halsband trug, da sie anscheinend niemand gesucht hatte, und jetzt versuchte halt Asusa eben über dieses Bild den wahren Besitzer der Katze herauszufinden. Die Detective Boys glauben natürlich nicht daran, heutzutage hätte es eine größere Reichweite gehabt, wenn man einfach ein Bild im Internet aufgegeben hätte und nicht in einer Zeitung. Und prompt kommt auch gleich der erste Mann, der behauptet, ja, das auf dem Foto ist meine Katze. Das Problem an der Sache ist allerdings, er ist nicht der Einzige, der das behauptet. Dazu kommt noch eine ältere Frau, die sagt, die Katze gehöre ihrer Enkelin, und ein Mann mittleren Alters. Jetzt muss Kogoro auf Drängen von Amuro hin den Fall übernehmen. Der hat natürlich gar keine Lust dazu, aber mit einer Konzertkarte für Yoko Okino geht das natürlich ganz schnell und er nimmt sich den Fall an. Er befragt dazu alle Personen, kommt aber zu keinem Entschluss und Conan schafft es dann letztendlich mit einem guten Trick, den wahren Besitzer der Katze herauszufinden. So, jetzt denkt man, okay, der Fall ist vorbei, ja, ist er, die Folge ist fast vorbei, was kann da noch kommen? Man denkt jetzt, gut, der Fall ist vorbei, die Folge ist vorbei, was kann da noch kommen? Ist ja schließlich ein Zweiteiler. Und es kommt eben so, dass der wahre Besitzer der Katze, die Detective Boys, eine Woche später zu sich nach Hause einlädt, damit sie das Kätzchen auch mal wiedersehen können. Die waren nämlich so traurig, dass das jetzt nicht mehr ins Poirot kommen sollte. Und, ja, dann kommen sie halt eben bei ihm in der Wohnung an und wer steht vor der Tür? Der Vermieter und ein Nachbar, der einen Schrei gehört haben will. Allerdings ist die Tür von innen verschlossen, aber Conan, der hat natürlich, warum auch immer, eine Büroklammer, ein Pflaster und eine Schnur dabei, sodass er das Schloss von innen entriegeln kann. Also das Schloss, was von innen hängt, von außen, wo er steht, entriegeln kann. So. Was passiert? Sie finden den Besitzer der Katze tot, mehr oder minder erschlagen in seiner Wohnung. Und es kommen Sato Takagi und Megure zu ermitteln. Es gibt drei übliche Verdächtige, irgendwelche Nachbarn, eine blonde Frau mit Brille, ein etwas älterer Herr mit grauen Haaren und eine Frau mittleren Alters. Zur abschließenden Bewertung würde ich sagen, ich fand es eine gute Idee, dass das mal zwei Fälle waren. Ich fand es auch eine lustige Idee, dass sich drei Besitzer auf eine Katze gemeldet haben. Ich meine, gut, so ähnliche Sachen hatten wir schon mal irgendwann, aber ist mal abwechslungsreich. Wobei der zweite Fall danach, der war relativ leicht zu lösen und auch mal wieder ja typisch mit den üblichen drei Verdächtigen. Das heißt, ja, im Prinzip eher durchschnittlich bis, ja, überdurchschnittlich. Also ich würde 3,5 Kätzchen dafür geben. Oh, das ist ja doch relativ interessant. Also ich muss sagen, ich habe die Episoden diesmal nicht gesehen, aus zeitlichen Gründen. Aber ich kann mich noch ganz vage an den Manga-Fall damals erinnern und weiß nur, dass mich das nicht so begeistert hatte. Weil einmal halt die erste Folge, in dem halt sozusagen ein Katzenbesitzer gesucht wird, ne, war jetzt nicht so spannend. Und naja, der zweite Fall dann eben auch mit der Mordermittlung, das war dann schon das Ganze an Spannung ein bisschen gesteigert, aber war dann halt jetzt auch nicht so berauschend, dass es mir jetzt großartig im Gedächtnis geblieben ist. Also ich denke, ich werde mir die Folgen auf jeden Fall nochmal ansehen. Und ja, aber ich denke mal, so mehr als 3 von 5 Halsbändern werde ich für die Folgen dann nicht vergeben. Also den Manga-Fall fand ich auch eher unterdurchschnittlich, war da glaube ich bei 2 von 5 Detective Boys Abzeichen. Zum Anime kann ich auch nichts sagen. Ich hoffe, dass die Umsetzung wenigstens gelungen ist. Für den schlechten Fall, also aus meiner Sicht schlechten Fall, kann jeder sehen, wie er mag. Ja, also war auf jeden Fall nicht mein Fall, der Manga-Fall. Gut, dann gab es in Japan noch, wie gewohnt, einige neue Kapitel. Diesmal nur 2 an der Zahl. Kapitel 907, zweifelhafte Kronzeugen. Und Kapitel 908 mit dem Titel Sätze auf das Leben, ... Und es ist der Abschluss des begonnenen Falls, den wir letztes Mal schon angesprochen hatten, mit den drei Kandidaten, wer denn jetzt rum sein könnte, eben ein weiblich wirkender Mann, ein kräftiger Mann und noch irgendein Mann. Wer war das noch? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ah, der Greis. Ja, genau. Die kam ja in Frage, rum zu sein. Jetzt waren auch drei ähnliche Personen oder ähnlich aussehende Personen in einen Fall verwickelt. Dann ging es natürlich darum, wer denn diese Frau ermordet hat oder ob Selbstmord war und vor allem, wie diese Frau ermordet wurde. Con hat dann irgendwann noch einen Hinweis gegeben, dass es mit Geldscheinen dass Geldscheine irgendwas zu tun haben mit dem Fall. Und wie gesagt, die Auflösung, die schaut ihr euch am besten selber an. Ist nichts Spannendes mehr passiert in diesem Fall, in meinen Augen, außer dass wir am Ende noch paar brisante Informationen zu Rum bekommen. Also da auf jeden Fall wirklich interessant, auch für die Haupthandlung. Genauso wie der Anfang des Falls natürlich auch. Also Anfang und Ende sehr wichtig, der Fall dazwischen durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Von daher denke ich, mit 3 von 5 Geldrollen kann man hier nichts falsch machen. Ja, würde ich mich anschließen. Also ich hatte ja letztes Mal auch schon eine Bewertung zurückgehalten, weil ich dachte, naja, in Richtung Haupthandlung mit Rum, jo, da könnte es besser werden. Ansonsten war ich nicht angetan von dem Fall und na, die Ahnung hat sich dann letztendlich leider, muss ich sagen, bestätigt und man hat nicht großartig noch mehr über das neue Organisationsmitglied in Erfahrung bringen können. Es ist leider auch nicht persönlich aufgetreten und naja, den Fall an sich. Ich meine, es mit Rum war in meinen Augen absehbar. Ich hatte das letzte Mal, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich nicht damit rechne, dass er auftritt und er ist auch nicht aufgetreten. Das wird wieder so ein Informationsstückelchen, die Aoyama überall verteilt. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Jo. Ja, aber trotzdem hatte ich dann doch die Hoffnung gehabt, dass da ein bisschen mehr halt noch in Richtung Organisation und Spannung ging, aber naja, dem war nicht so und dann würde ich mich halt auch in der Bewertung dir anschließen, Philipp, und vergebe dann 3 von 5 Feuerzeugen. Feuerzeuge, sehr interessant, ja. Ja, weitere Kapitel gab es leider nicht in Japan derzeit, weil Detective Conan pausiert. Und zwar sehr interessant pausiert. Und zwar gibt es das nächste Kapitel von Detective Conan erst am 29. Oktober, also Ende des Monats. Das werden wir dann im nächsten News-Podcast besprechen, der eben wie gewohnt am ersten Sonntag im November erscheint. Vorher hat Gosho Aoyama 5 Wochen Pause. Erst eine Woche Pause von Detective Conan, dann gibt's 3 Kaito Kid-Kapitel und dann wieder eine Woche Pause, ehe es mit Detective Conan weitergeht. Also hier zeichnet Aoyama jetzt endlich mal wieder an Kaito Kid weiter, an seiner Serie. Freut mich sehr. Ich bin gespannt auf die 3 Kapitel und hoffe, dass es ähnlich spannend weitergeht wie die beiden Kapitel, die vor 3 Jahren, ja meine ich, veröffentlicht wurden, die noch nicht in einem Band abgedruckt sind. Ja, freut mich auch sehr, dass es da mal weitergeht. Also es ist ja schon wirklich lange her, dass wir von Kaito Kid was zu lesen bekommen haben. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt, was Gosho sich dazu hatte einfallen lassen, weil man kann ja nun wirklich nicht großartig sagen, was er sich halt in dem Zeitfluss, der im Kaito Kid schon läuft, sich großartig einfallen lässt. Wir hatten ja halt den Anfang mit den 4 Bänden, die wir hier auch kennen. Dann kam ja die große Pause, dann kam was über die Vergangenheit mit Phantom Lady und Toichi Kuruba und ja, mal sehen, was denn jetzt dann noch kommt. Ich hoffe, dass es ähnlich spannend weitergeht und ich glaube auch, die 3 Kapitel hängen zusammen. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr, denn 3 einzelne Kapitel wären für mich komisch, ehrlich gesagt. Und auch so ein Kapitel und ein 2-Kapitel-Fall wäre für mich irgendwie, weiß ich nicht. Warum bringe ich denn die 3 gleich zusammen raus? Das muss doch irgendwie zusammenhängen, in meinen Augen. Aber ich lasse mich überraschen, ich freue mich, dass es weitergeht. Detective Conan kann gut mal eine Auszeit gebrauchen. Vielleicht findet er dann wieder frischen Wind, seine ganzen vorhandenen Ideen einzubringen. Er hat ja noch viel, viel, viel und noch mehr geplant. Er plant ja so viel, wie man gar nicht planen kann. Ja, Kaito Kid geht weiter. Ich freue mich. Detective Conan pausiert. Ja, ich hoffe dann auf jeden Fall, dass wir dann auch bald genug Stoff für einen neuen Kaito Kid Band haben werden. Genau, EMA hat es ja schon angekündigt. Band 5 wird gedruckt und ich wette, da halten sie sich auch dran. Und jetzt, ja, Gosho hatte ja noch 2 Kapitel für den 5. Band, jetzt nochmal 3 dazu. Okay, nochmal 5 und dann haben wir einen. Ja, also lange ist nicht mehr hin. Dauert nur noch so 3, 4, 5 Jahre, dann dürfte es wahrscheinlich soweit sein. lange Zeit, aber im Detective Conan Zeitraum, ich meine 20 Jahre gibt es die Serie schon, da ist es ja eigentlich gefühlt nichts. Ja, gut, das war's dann für heute. Ein kurzer News-Podcast, die Sommer- bis Herbstpause bei Detective Conan im japanischen Manga, im japanischen Anime. Überall nicht so viel los, vor allem auch in Deutschland eher wenig los. Jetzt ist ja, wie gesagt, Band 81 erschienen. Da kommt dann bald der Podcast dazu. Wir haben auch weitere Podcasts in Planung, also gerne mal reinhören. Ja, nächsten Monat, wie gesagt, der News-Podcast am ersten Sonntag im November. Also gerne da auch reinhören. Ich verweise noch kurz auf unseren Twitter-Account, twitter.com/connennews, facebook.com/connennews, youtube.com/connennews, connennews.org, connenforum.org, connenwiki.org. Auf iTunes sind wir zu finden als Connencast oder auch Connennews, könnt ihr da gerne suchen, da gerne mal reinhören. Ja, freut mich, dass ihr zugehört habt. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns dann auf der nächsten Convention. Ja, tschüss Leute und an alle, die hingehen, viel Spaß auf der Frankfurter Buchmesse. Jetzt haben wir gar keine Outtakes. Was machen wir da, Olli? Hä? Natürlich haben wir Outtakes, oder? Ich würde sagen, wir drücken erstmal auf Stopp. Ja, stimmt, wir drücken auf Stopp. Heute mal von Olli. Okay, Olli, du sagst Bescheid. Zähl runter. 3, 2, 2,5, 1, Stopp. Stop.